Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Läuft auch. Und dann begrüße ich euch recht herzlich zur 31. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen heute am 27.06. Wir beginnen, ich würde mal sagen, eigentlich pünktlich. mein Name ist Marco, ich werde die Sitzung leiten. Protokoll steht hier, machen Elder und Isan. Mehr sind wir heute auch gar nicht, bleibt euch gar nichts anderes übrig. Gut, also anwesend, wie schon gesagt, die Marco, der Elder und die Isan. Entschuldigt haben sich Rolf, der Bali und die Sandra, die uns auf Twitch verfolgt. Damit sind wir dann heute nicht beschlussfähig. Müssen dann auch die Beschließung des Protokolls auf die nächste Sitzung verschieben und kommen dann direkt zu den Berichten des Landesvorstands. Und es geht dann auch direkt mit mir los. Wir haben uns eine neue Geschäftsordnung gegeben müssen. Den entsprechenden Antrag habe ich gestellt. Der wurde im Umlauf beschlossen und da habe ich dann die diversen Änderungen, die dann noch zu tun waren im Wiki, Web und auf dem Vorstandsblog erledigt. Dann hatten wir am 16. Juni eine Pressemitteilung, die ich geschrieben habe zu dem Gesetzentwurf zu unabhängigen Polizeibeauftragten in NRW. Am 17.06. hatte ich Vorstandssitzung in Düsseldorf. 18.06. war ich in der Polgesetzsitzung, nicht vertretungsweise, sondern einfach mal so. am 19.06. hatten wir eine AGÖ-Sitzung. Am 20. war ich in der Buchvorsitzung und auch in dem Vorgespräch. Dann habe ich die Social-Media-Kampagne gemeinsam aufstehen initiiert. Da ein Riesendankeschön an Isan für die zahlreichen Posts und Share-Picks und natürlich auch danke an alle, die uns da ein Zitat geliefert haben. Dann habe ich mich endlich mal um diese inaktiven VKVs gekümmert. Da hatten wir ja bereits ein Pad angelegt. Das sind also als definitiv inaktiv alle VKVs, deren Kontobestände wir 2022 und 2023 aufgelöst haben. Die habe ich dann mal entsprechend im Wiki gemarkert. Dann habe ich ein bisschen Sitzungsvorbereitung gemacht, mich um die Umläufe gekümmert und dann so den Krimskrams-Spam, ein paar Tickets, Kalenderpflege, ein bisschen telefoniert habe ich und sonstige Kleinigkeiten. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt zu unserem Tätigkeitsbericht, machen wir am Ende, wenn wir einmal durch sind. Als nächstes ist der Elder dran. Ja, der ist gerade kurz auch rausgeflogen, deswegen ist er jetzt gerade wieder im Protokollraum, aber ich kann das Ganze auch von hier aus kurz. Und schwupp. Okay. Also EM-bedingt, weil dadurch bei mir doppelter Arbeitsaufwand, nicht ganz so viel, aber in diesen letzten zwei Wochen sind trotzdem einige Sachen dazugekommen. Unter anderem, ich war bei beiden Team-PolGF-Sitzungen, die es in den vergangenen Wochen gab, konnte dort ein paar Dinge, die in NRW laufen, auch dort wieder weitergeben. Auch ein paar Dinge sind auch da zurückgekommen. Und ich hoffe, daraus wächst auch wieder Neues mit dazu. Was ich auch noch getan habe, ich habe ein bisschen bei Social Media mit zugearbeitet, da ich auch die Zugänge verwalte. Kamen da auch einige Sachen bei rum, auch einige Kommentare, die dann auch beantwortet, gesperrt, herausgelöscht oder ähnlichem waren, weil die auch teilweise Werbematerial für andere Parteien sind. Und das ist eine Sache, die auch da hier im No-Go sind, weil sowas ist keine Meinungsäußerung in dem Sinne. Weiter gibt es Vorbereitungen in Sachen Koordination, Expertenabfrage, Einbindung. Da arbeite ich ein bisschen noch an einem Konzept, der für mich intern ist, damit wir dann daran uns langhangeln können und da auch weitermachen können. Genauso eben wie zu den Social Media Sachen auch die Zuarbeiten in der AGÖA, wo ich auch eine Sitzung jetzt auch in den vergangenen zwei Wochen mit besuchen durfte. Ja, erstmal das. Dankeschön. Danke dir und Isan. Bei mir geht's ganz schnell. Ich habe die AGÖA mitgemacht und war bei der AGÖA-Sitzung. Ich habe Social Media gemacht. Der Tag, an dem Assange freikam, war natürlich ein sehr spannender Tag und aufregend. Viel Arbeit. Dann habe ich nachdem Vaku diese Kampagne angestoßen hat mit Gemeinsam Laut, bisher 12 Sharepics auf 5 Kanälen. Der Nils hat ja netterweise das Instagram übernommen und hatte viele nette und coole Chats mit den Leuten, die uns die Zitate übergeben haben. Hab Tickets geschubst, ja, und mich über Spam amüsiert. Das war's. Okay, danke dir. Dann habe ich hier noch den Tätigkeitsbericht von der Sandra, den lese ich gerade mal vor. Sie war auf oder bei 2 Sitzungen des Resort 4, GEFAGO, und dort arbeitet man an einer PowerPoint-Präsentation für die nächste Marina mit dem Titel Pandemieprävention innerhalb einer Kommune eines Landkreises. Dann hat sie ein Jugendzentrum angeschrieben wegen Räumlichkeiten für die Marina. Ihre E-Mails, also ihre Piratenpartei-E-Mail funktioniert jetzt wieder genauso wie die Anmeldung im Helpdesk. Das mit dem Mumble kriegen wir dann auch noch hin. Jo, das war's von der Sandra. Wenn es jetzt Fragen gibt zu unseren Tätigkeitsberichten. Das ist nicht der Fall. Dann mache ich weiter mit Berichtestatistik. Mitglieder Stand heute 1361, davon stimmberechtigt 570. Sparkassenbestand aus dem April 144,60 €. Da müssen wir den Martin, wenn er aus dem Urlaub ist, mal bitten, unsere Golddukaten in der Kasse neu zu zählen. Dann haben wir das GLS-Girokonto mit 6.670,42 € statt Sparkasse Düsseldorf-Girokonto 73.531,75 € und das Renditekonto 186.623,96 €. Die VKV-Kontostände findet ihr immer auf unserem Vorstandsportal, also vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Ich sehe auch hier keine Fragen. Dann mache ich weiter mit den Terminen. Am 29.06., also diesen Samstag, ist eine Mitgliederversammlung in Mettmann. Dazu im Pad auch eine Wiki-Seite mit den Details. Vom 28. bis 30.06. sind die Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag in Essen. Da ist nochmal unser Blogbeitrag verlinkt. Am 4.07. ist 20.30 Uhr eine Arbeitssitzung des Schatzmeisterclubs im, ist das, das ist Jitsi, ne? meet.piratenpartei.de. Yep. Jo. Dann haben wir 6. bis 7. Juli das Kerpener Stadtfest mit Pirateninfostand. Da wurde auch schon um Hilfe gebeten und Sandra und ich werden da am Samstagnachmittag aushelfen. Am 11. Juli ist dann der eigentliche Schatzmeisterclub um 20.30 Uhr im gleichen Jitsi. 19. Juli ist ein Vortrag mit Diskussion zu Digitalisierungszwang und Drohnen mit Digital Courage und den Piraten Duisburg. Auch hier ist eine Wiki-Seite zur Veranstaltung verlinkt. Dann gibt es am 19. bis 21. Juli 3 Tage im Rahmen der Cologne Pride den CSD in Köln mit Pirateninfostand. Hier wird ganz dringend um Hilfe gebeten. Ich habe auch mal das Orga-Pad mit verlinkt, wo man sich eintragen kann. Dann haben wir am 1.9. die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, am 12. September eine Datenschutzschulung, da wird es auch noch zeitnah eine Einladung zu geben. 14. bis 15. September ist der Bundesparteitag in Nürnberg, am 22. September die Landtagswahl in Brandenburg und am 5. oder 6.10., je nachdem, wo wir eine Räumlichkeit bekommen, die Marina NRW. Weitere Termine, Stammtische, Infostände, Sitzungen findet ihr im Kalender der Piraten NRW. Sollten eure Termine da nicht stehen, dann bitten wir um eine kurze E-Mail an den Vorstand@, dann tragen wir die Termine gerne ein. Nichts dazu Anmerkungen? Okay, dann Anträge haben wir keine. Aber wir haben fleißig im Umlauf beschlossen, und zwar einmal Ticketnummer 522026, den schon angesprochenen Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Und dann haben wir wieder 1, 2, 3, 4, 5 Mitgliedsanträge gehabt. Ticketnummer 521956 und 57 und 58 und 522266 und 522692. Also insgesamt 5 neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. So, jetzt muss ich ein wenig scrollen. Liebe Sandra, wenn du mich hörst, bitte in den Umlaufbeschlüssen nicht nachträglich noch was eintragen. So, sorry. Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier etwas zu berichten, was wir noch nicht wissen? Marco, ich sollte heute Abend anwesend sein. Wir machen jetzt diese Mitgliederversammlung, wollen wir machen in der Ja, Gruppe. Reinhard, darf ich dich gerade unterbrechen? Du kommst gleich noch unter sonstiges Wichtiges. Hier geht es ja erstmal um Sachen, die wir noch nicht wissen. Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Jetzt bist du dran, Reinhard. Sonstiges Wichtiges. Ticketnummer 522449. Einladung zu einer KMV mit Wahlen. Ja, das wollten wir machen, hatten wir ja gesagt. Und wir wollten das deshalb so früh machen, weil wir haben ja etwas Probleme mit den Unterschriften sammeln. Wir müssen da 200 Unterschriften sammeln und pro Unterschrift brauche ich 4 Stunden. Brauchen wir 4 Stunden, also da brauchen wir jede Menge Zeit. Ja, Reinhard, wir hatten dich ja eingeladen. Ich glaube, ich habe da auch schon dazu geschrieben, dass das so, wie ihr euch das vorstellt, nicht so möglich ist. Also, ihr wollt am 2. August ab 19 Uhr eine Kreismitgliederversammlung machen und eine Ausstellungsversammlung zur Bundestagswahl und eine Ausstellung zur Kommunalwahl durchführen. Du hast uns da ja auch eine TO geschickt. Ich fange jetzt mal an mit Aufstellungsversammlung Bundestagswahl. Also, du hast ja gesagt, ihr müsst da Unterschriften sammeln. Ihr habt zwei Direktkandidaten zu wählen. Das ist richtig, ne? Reinhard? Ja. So, zwei Direktkandidaten, Duisburg 1, Duisburg 2. Sowas muss natürlich dann in die Tagesordnung. Ansonsten wäre das durchaus möglich, hier schon Wahlen durchzuführen, beziehungsweise eine Aufstellungsversammlung durchzuführen. Das geht, glaube ich, sogar ab heute. Die Wahlkreise stehen fest. Weiß nicht, ob ihr euch das schon mal angeschaut habt. Das ist ja dann auch zum Unterschriftensammeln wichtig, dass man den Leuten das richtige Formular in die Hand drückt. Meine Frage aber erstmal ganz generell, warum wollt ihr Direktkandidaten wählen zur Bundestagswahl? Ja, weil das meiner Meinung nach Sinn macht, so dass man sieht, dass es uns noch gibt. Sonst macht das ja keinen Sinn. Okay, das heißt, Sichtbarkeit auf dem Wahlzettel für die Erststimme. Sichtbarkeit auf dem Wahlzettel und die Sichtbarkeit auf der kommunalen Ebene. Also jetzt auf meiner Reihenseite und auf der anderen Reihenseite. Ja, okay. Also ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu erklären. Also uns ist ja klar, dass wir eine viel zu kleine Partei sind, als dass wir ein Direktmandat gewinnen könnten. Ja, da wollen wir schon so. Genau. Wozu Direktkandidaten tatsächlich wichtig sind, das ist ja Öffentlichkeit schaffen. Das heißt, zum Beispiel auf Portalen, die der WDR zur Verfügung stellt oder andere Organisationen wie Abgeordnetenwatch, die ein großes Portal immer für Direktkandidaten anbieten, und zwar nur für Direktkandidaten, nicht für Listenkandidaten, wo man dann sein Profil reinschreibt, wo man Angaben macht zu seiner Person, wo man Fragen von BürgerInnen beantwortet. WDR macht, glaube ich, sogar immer kleine Vorstellungsvideos, wo man Fragen beantworten muss. Und ich sage jetzt mal so, bei den letzten Mitgliederversammlungen wart ihr zu dritt. Also der Kreis bei euch ist sehr eingeschränkt. Wenn du Umlaufbeschlüsse, also Finanzanträge stellst, hast du jedes Mal das Problem, die Unterstützenden zu finden, weil einer von euch überhaupt keine E-Mail-Adresse hat und der andere seine E-Mail-Adresse noch nicht mal dem Landesvorstand gegenüber zeigen möchte. Deswegen ist meine Frage, wenn ihr da Kandidaten habt und es macht keinen Sinn, einfach nur eine Aufstellungsversammlung zu machen, ohne sich vorher schon mal Gedanken darüber zu machen, dass man auch die entsprechenden Kandidaten hat. Bist du sicher, dass die Leute dann auch bereit sind, das alles zu leisten, inklusive auch der Presse gegenüber oder auf Podiumsdiskussionen zu gehen und so weiter und so fort? Also da habe ich kein Problem. Ich war selber bei den Landtagswahlen, glaube ich, 2017 Direktkandidat hier im Duisburger Westen auf der linken Rheinseite. Und von mir wurden auch alle, gab es auch in dieses Video. Und meine E-Mail-Adresse ist auch meinetwegen für die Öffentlichkeit geeignet. Da habe ich keine Probleme mit. Okay, dann hättet ihr schon mal einen. Wir sind jetzt ganz ehrlich, wir wissen davon, nur drei Leute haben. Es werden wahrscheinlich auch nur drei Leute kommen. Aber was wollen wir machen? Ja. Entweder sitzen wir da, drehen Däumchen und machen gar nichts, oder wir machen wenigstens etwas. Also machen wir wenigstens etwas. Ja, sorry, die Isan hatte eine Wortmeldung. Ja, Reinhard, ich habe noch eine Frage. Wir wissen ja, du bist da einer der Zugänglichen. Mit dir klappt das ja soweit auch. Aber es gibt halt da andere Probleme. Und die Frage ist halt, werden diese Kandidaten da auch bereit sein, sich da so offen zu machen und Interviews geben, wenn es wirklich wäre, und für die Leute da zu sein? Oder haben sie da dann auch irgendwelche Eigenheiten, wo man sagt, wie soll das dann gehen? Das werden wir dann spätestens am 3.7. klären. Am 7.7. klären, bei zwischen Pommes und Bratwurst. Und beziehungsweise werde ich den Kurt morgen anrufen und ihm sagen, dass wir das dann auch gefordert wird, dass dann ein bisschen Öffentlichkeit hergestellt wird. Also irgendjemand muss dann seinen Standpunkt etwas verändern. Und ich glaube auch, dass die das dann, man kann ja auch eine temporäre E-Mail-Adresse einrichten. Wäre für mich alles auch kein, für mich ist das kein Problem, das wäre an die anderen beiden. Und ich denke schon, dass die das dann machen, weil sonst macht die Kandidatur keinen Sinn, ne? Okay. Wenn die nur kandidieren wollen und nicht aus den Puschen kommen wollen, kann ich das auch nicht ändern, ne? Ja, das wäre dann auch tatsächlich eher negativ als positiv, also Direktkandidaten zu haben, die dann irgendwo beziehungsweise nirgendwo auftauchen oder in Nebensätzen, ja, von den Kandidaten der Piratenpartei haben wir leider kein Feedback bekommen in irgendeinem Zeitungsartikel. Das wäre halt sehr, also kontraproduktiv. Ich möchte aber nochmal auf die Ausstellungsversammlung zurückkommen. Ich würde dich bitten, dich da nochmal ein bisschen schlauer zu machen, was ihr alles benötigt. Also in der Tagesordnung fehlt die Wahl von Zeugen, die Wahl von Vertrauenspersonen. Das braucht ihr alles, und auch da sehe ich ein Riesenproblem bei drei Leuten, ehrlich gesagt. Weil das können nicht die Kandidaten machen, also bezeugen. Problem, das sehe ich alles selber, was du sagst. Ist doch alles logisch, was du sagst. Ich werde das am 7.7. zwischen Pommes und Bratwurst erläutern. Beziehungsweise ich telefoniere morgen mit dem Kurt. Mal gucken, was er mir zu sagen hat. Und dann werde ich dir am 3.7., glaube ich, bin ich wieder in der AGÖA, komme ich diesmal, wenn nicht dazwischen kommt. Weil ich helfe zurzeit einer Bekannten beim Umzug, beziehungsweise bei der Wohnungssuche, und bin stundenweise mit der mit dem Auto unterwegs. Und meistens komme ich irgendwann in den Nachtstunden nach Hause. Aber irgendwie kriege ich das gebacken am 3.7., wie, weiß ich noch nicht. Ich versuche am 3.7. da zu sein, und bis dahin ist dann auch mit dem Kult abgemummt, bespreche ich das morgen, spätestens am 7.7. Dann müssen wir die Mitgliederversammlung eben später machen. Machen wir das so? Ja, du bringst jetzt zwei Sachen ein bisschen durcheinander. Also ich hatte dich in die AGÖ-Sitzung eingeladen wegen eurer Veranstaltung, weil wir da, ihr habt ja keine Webseite, noch einen Beitrag zu schreiben möchten, und ich habe noch diverse Fragen, weil ich mich ja ein bisschen um eure Wiki-Seiten gekümmert habe. Das ist aber AGÖA, und was jetzt diese Aufstellungsversammlung angeht, am 7. habt ihr den Stammtisch zwischen Pommes und Currywurst. Wenn ihr da nochmal Dinge besprecht, ist das für euren Termin zu spät, denn zu einer AV muss 4 Wochen im Voraus eingeladen werden. Das wäre der 4.7. Was wir brauchen, Reinhard, von euch, ist ein Einladungstext, eine TO, die Sinn macht, also wo alles drin ist. Ihr müsst dann auch, wenn ihr sagt, ihr macht Kreismitgliederversammlung und Ausstellungsversammlung, das sauber trennen. Das heißt, am besten macht man das, oder am einfachsten macht man das mit zwei TOs und schreibt dann darüber, die Ausstellungsversammlung wird zu gegebenem Zeitpunkt unterbrochen und was weiß ich was. Also das brauchen wir aber von euch. Wir können nicht alles liefern. Und dann können wir eine Einladung versenden. Aber wie gesagt, für diesen Termin, 2.8., wäre es zu spät, wenn ihr euch da erst am 7. zusammensetzen könnt, um das nochmal detailliert zu besprechen. Es gibt ja auch schöne How-Tos im Wiki, was man alles braucht, so eine Ausstellungsversammlung. Ja, und wenn ihr einladet und Tagesordnungspunkt 1 ist die Begrüßung des Landesvorstands, ganz ehrlich, Reinhard, ich fände es dann prima, wenn ihr einen Termin mit uns absprecht. Gut, ich werde das alles so weitergeben und dann mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den beiden besprechen. Wir machen einen neuen Termin. Ich ziehe den 2.8. offiziell zurück. Okay, gut, dann lass mich nur noch kurz ein paar Sachen zur Kommunalwahl sagen. Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl sind frühestens am 1. September möglich, was die Ersatzliste, Reserveliste angeht. Wahlkreise, also Direktkandidaten in den Wahlbezirken können erst gewählt werden, wenn die Wahlbezirke zur Kommunalwahl feststehen. Ich habe mich da jetzt ein bisschen schlau gemacht. Es gibt da wohl ein Treffen im Landtag der verschiedenen Parteispitzen und politischen Geschäftsführer, weil eine Wahlkreiseinteilung immer ein großes Politikum ist. Das heißt also, vor dem 1. September erwarten wir da gar nicht, dass da die Wahlkreise feststehen. Du kannst nach dem 1. September mal versuchen, bei euch beim Wahlamt in Duisburg zu erfragen, wann die Einteilung erwarten. Aber momentan ist das in der Form noch gar nicht möglich. Danke für die Info. Am 7.7. werde ich alles besprechen und dann werde ich mich zurückmelden per Mail oder per Mumble, je nachdem, ne? Prima. Ich schicke dir noch ein, zwei Links zu den How-Tos und so und dann sprechen wir da an anderer Stelle. 2.8. ist dann für uns aber erstmal gecancelt. Und noch eine Anmerkung, wenn ihr Mitgliederversammlung und Aufstellungsversammlung zusammen machen wollt und ihr wollt einen Landesvorstand oder ihr müsst wahrscheinlich sogar einen Landesvorstand dabei haben, weil ihr ja nicht akkreditieren könnt, dann wäre es vielleicht sinnvoller, einen Samstag oder Sonntag zu wählen. Samstag oder Sonntag, gut, mache ich. Ich werde das alles so weitergeben und dann mal gucken. Danke dir, Reinhard. So, dann haben wir noch einen Tagesordnungspunkt von mir. Wir haben neulich in der Arbeitssitzung da schon mal kurz drüber gesprochen, durch unsere beiden Rücktritte. Sind wir jetzt personell relativ knapp aufgestellt. Wir sehen es ja heute Abend. Sobald ein, zwei Leute nicht können, sind wir nicht mehr beschlussfähig. Sollten wir noch einen Rücktritt bekommen, dann sind wir nicht mehr handlungsfähig. Deswegen haben wir uns da schon mal Gedanken drüber gemacht, dass wir nicht, wie ursprünglich mal vorgesehen, den Landesparteitag mit Vorstandswahlen im Herbst machen wollen nächstes Jahr, sondern im Frühjahr. Jetzt habe ich mal geschaut. Wir haben Karneval so vom 27. bis 5.3. und die Osterferien ab dem 14.4. Dazwischen gibt es 1, 2, 3, 4 mögliche Wochenenden. Da wollte ich jetzt einfach mal wissen, spricht irgendetwas gegen die Wochenenden? Also ich schaue gerade. Also aktuell wären bei mir sogar alle 4 Wochenenden möglich. Gut, halten wir das mal so fest. Isan? Ich sehe auch keine Probleme. Prima. Dann müssten wir noch den Wolf und die Sandra fragen. Das können wir mal dann in Telegram machen. Isan, magst du das vielleicht dann mal? Ich glaube, Wolf ist heute nicht mehr ansprechbar, aber dass wir das vielleicht bis zum Wochenende geklärt haben. Und dann noch eine Anmerkung von mir, ganz ehrlich. Da Bunny ja auch nur so bedingt einsatzfähig ist, möchte ich sehr, sehr ungern eine Location nehmen, die wir noch nicht kennen, weil da immer kurz vor knapp noch Probleme auftauchen. Und deswegen war meine Idee, es entweder in Herne zu machen oder in Bielefeld. Da weiß auch unsere Technik Bescheid, was wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Und dann ja, gibt es keine Schwierigkeiten, was das angeht. Wäre das in eurem Sinne, Elder Ivan? Ja, gern. Von mir auch. Herne ganz toll, Bielefeld auch cool. Ja, also Herne war ja immer das Problem jetzt, dass es dann Besitzerwechsel gab und die irgendwie noch nicht wussten, wie es da jetzt genau weitergeht. Da werde ich dann aber mal anrufen. Und Bielefeld mache ich mich dann auch schlau, wenn ich genau weiß, um welchen Termin es geht, damit wir das auf jeden Fall schon mal so weit in der Tasche haben. Gut, dann haben wir noch, Isan, das war von dir, da geht es ums Protestwochenende in Essen. Ja, es gibt also die aktuelleren Daten jetzt, was wo geplant ist. Ist alles auch zu finden, ich habe eben noch mal nachgeguckt, auf der Homepage der von Gemeinsam Laut, das ist gemeinsam-laut.de. Und da steht auch die Demo-Route drin. Es gab ja einigen Stress, weil es wurde ein Camp gegen Rassismus geplant. Das sollte im Löwental stattfinden. Da wird aber momentan auch noch ein bisschen gestritten, weil die Polizei das da nicht möchte. Die Gemeinsam Laut-Kampagne selbst läuft hauptsächlich auf Instagram. Da findet man die meisten Infos, aber wie gesagt, ansonsten auch unter der Homepage von denen selbst. Ich habe es hier nochmal reingesetzt, falls jemand nachgucken möchte. Okay, da ist sogar heute nochmal etwas gekommen. Die Nummer habe ich auch nochmal ins Protokoll geschrieben. Ich denke, wir können dann einfach auch morgen und Samstag nochmal auf die Webseite des Bündnisses verweisen über unsere Social-Media-Kanäle. Ich hoffe, dass da, du sagtest, da steht alles drin. Leider Gottes, diese Pressemitteilungen oder diesen Newsletter, den wir bekommen, weil ich uns da angemeldet habe, das sehe ich auf der Webseite leider nicht so abgebildet. Also zum Beispiel, was jetzt diesen Ärger angeht mit dem Camp. Aber vielleicht haben sie es nachgetragen. Also jetzt gerade eben stand da eben was, dass sie da prozessieren, also den legalen Weg gehen wollen. Auf der Webseite? Ja. Ja, super. Dann haben sie das aktualisiert. Okay. Ich sehe aber so auch niemanden, der dazu jetzt noch Fragen hätte. Also wunderbar. Jo, damit sind wir auch schon fertig für heute. Wir haben noch einen kleinen NÖ-Teil, wo wir dann die Sandra mit reinziehen können. Nächste Sitzung, nächster Termin wäre dann der 11.7., das ist wieder ein Donnerstag, wieder im NRW-Mammel um 20.30 Uhr. Und die heutige Sitzung beende ich dann um 21.02 Uhr. Vielen Dank.